Hallo, ich bin die Bärbel. Ich bin die Frau von Oboman, der mich angesteckt hat mit seinen ganzen Geocache-Podcasten. Und ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge, der Folge 0. Ich bin Entspannungstrainerin und deswegen geht es auch in diesen Podcasts um Entspannungsübungen. Ich möchte euch gern einen Überblick geben über verschiedene Entspannungsübungen. Es gibt ja da doch einiges. Euch auch ein bisschen die Unterschiede aufzeigen, auch einmal reinschnuppern lassen in die verschiedenen Entspannungsübungen. Da wird es jetzt ganz gezielt um Atemübungen gehen, um Achtsamkeitsübungen. Es wird um die progressive Muskelentspannung gehen, wie auch ums autogene Training. Dann Meditationen, auch Imaginationen, also Fantasiereisen. Ich möchte euch gerne Erlebnismeditationen nahebringen. Die finden im Freien statt. Also ich werde euch zum Beispiel Waldmeditationen vorstellen. Und es wird auch um Reiki gehen. Das ist jetzt vielleicht vielen bekannt unter einer Behandlungsmethode, aber der tiefe Hintergrund bei Reiki ist zum Beispiel auch der meditative Weg. Also das ist jetzt nicht nur Hand auflegen im üblichen Sinne, sondern ja, es ist ein eigener buddhistisch-meditativer Weg. Und ich möchte euch gerne noch nahebringen, dass Entspannungsübungen sehr, sehr hilfreich sind, wenn man sie wirklich lernt, eigenständig durchzuführen. Also das ist jetzt nicht etwas, wo ich regelmäßig einmal in der Woche an einen bestimmten Ort gehe und mich praktisch berieseln lasse mit Entspannungsübungen. Das ist alles ganz schön und gut und ist im Wellnessbereich ja auch ganz gern gesehen. Aber für mich so richtig profitabel ist es wirklich, wenn ich diese Entspannungsübungen selbst beherrsche, selbst mit mir durchführen kann, egal wo ich bin. Also selbst im Bus oder in einer Arztpraxis könnte ich mal eben schnell eine Entspannungsübung machen, um mich einfach mal wieder so ein bisschen zu regenerieren und ja, mich fitter zu machen im Geist, im Körper, in der Seele. Das ist also, das wirkt ganz gut. Der ein oder andere stellt sich vielleicht jetzt gerade die Frage, warum sollte ich entspannen? Also wenn ich müde bin, dann schlafe ich halt und wenn ich erschöpft bin, dann mache ich halt mal nichts, dann liege ich halt auf der Couch rum und ja, schau Fernsehen oder hör Musik oder irgendwie so in der Art. Aber es ist tatsächlich so, dass Entspannungsübungen einen ganz anderen Effekt haben als erschöpft sein und sich ausruhen oder schlafen bei Müdigkeit. Das brauchen wir natürlich auch immer mal wieder. Aber die Entspannungsübung, die versetzt das Gehirn so direkt in einen Ruhezustand, von dem wir profitieren. Also so ein Fernsehfilm oder ein Buch oder Musik, die bringt uns ja manchmal auch eher in einen Unruhezustand. Kommt drauf an, natürlich welche Art. Aber es versetzt uns nicht direkt in eine Entspannung. Das ist dann doch was ganz anderes und ja, hat natürlich dann nicht diesen Erfolg wie von einer Entspannungsübung. Das bedeutet, dass ich durch eine Entspannungsübung tatsächlich einen gewissen Entspannungszustand herstellen kann, der mir dann richtig Ruhe und Erholung bringt. Ja, wieso ist das so? Kann man sich ja schon fragen. Also dieser Entspannungszustand, der führt dazu, dass die Muskeln sich zum Beispiel auch entspannen, die ganze Muskulatur wird lockerer, wird dadurch auch schwerer, so vom Gefühl her, fühlen wir das so als angenehme Schwere und die Durchblutung vermehrt sich, also die Durchblutung fließt leichter und das spüren wir manchmal so als Wärmegefühl, das ist wirklich schön. Das Einzige, was manchen Leuten unangenehm ist, wenn sich der Darm beruhigt, dann ja, dann kluckert er und knurrt er und wir kennen sie alle, diese Darmgeräusche. Das ist am Anfang ein bisschen peinlich, aber wenn das jeder weiß und so, dann ist das ein ganz, ganz tolles Zeichen, dass eben die Entspannung eingesetzt hat. Der Atem beruhigt sich und wird gleichmäßiger, auch das Herz schlägt ruhiger in der Regel Und sogar der Blutdruck kann sinken. Also es ist wirklich eine körperlich gut spürbare Sache. Und natürlich haben Entspannungsübungen oder so ein Entspannungszustand auch ganz tolle Auswirkungen auf unser seelisches Befinden. Wir sind einfach ruhiger, so von unserer Das hat ja Grundstimmung ganz her. verschiedene Auswirkungen. Das kann sich auf zum Beispiel auf den Stress auswirken, den wir vielleicht vorher vermehrt spüren. Also wenn wir gar keine Entspannungsübungen machen, dann kann es schon sein, dass wir uns viel, viel schneller gestresst fühlen und nicht so belastungsfähig sind. Und durch diese Entspannungen, durch diese regelmäßigen Entspannungen, ist der Körper einfach fitter. Also er hat mehr Kraft, mehr Power, mehr Ausdauer. Das ist wirklich gut spürbar. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, ja? Also das sind schon, sag ich mal, Entspannungscracks, die das richtig gut beherrschen, die also innerhalb von Sekunden in einen Entspannungszustand kommen können. Die haben dann solche stark merkbaren Auswirkungen und solche positiven Auswirkungen. Das ist ein Weg, das ist, ich sag mal, wie ein Training im Fitnessstudio. Wenn ich Muskeln haben möchte, dann muss ich ja auch trainieren. Dann habe ich einen bestimmten Weg vor mir und muss bestimmte Dinge beachten und muss halt auch vor allem dranbleiben. Das ist bei den Entspannungsübungen oder Entspannungstraining, es sagt ja auch schon so ein bisschen das Wort, ist es gar nicht anders. Also ich muss es wirklich trainieren, ich muss es üben, um es zu können. Und dazu brauche ich auch Ausdauer und am Anfang auch Hilfe. Aber ich muss halt dranbleiben. Und dann habe ich da wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Aber wie gesagt, von heute auf morgen geht es nicht. Das ist schon ein Weg. Auf der geistigen Ebene gibt es natürlich auch was zu spüren. Da stellt sich dann sowas wie mehr Gelassenheit ein, Gelassenheit in den Gedanken, auch dieser Gedankenfluss oder diese Gedankenschleifen, die manchmal da sind, immer wieder um die gleichen Probleme oder um die gleichen Lösungen vielleicht auch manchmal, warum nicht? Aber es sind halt Gedankenschleifen, die auch zu Anspannungen führen können. Durch diese Übungen und durch diesen Ruhezustand, den wir immer wieder herstellen, beruhigen wir auf jeden Fall auch die Gedanken. Ja, und diese Gedanken, die dann einfach viel, viel ruhiger sind, die sorgen dann für so eine innere Harmonie, so ein inneres Gleichgewicht und auch eine Achtsamkeit, die ich vielleicht vorher gar nicht so kannte. Achtsamkeit in Bezug auf mich selbst und auch in Bezug auf andere. Und manche reden sogar, oder was heißt manche? Ich denke sogar, der Dalai Lama redet sogar von bewusstseinserweiternden Zuständen. Also, was auch immer das bedeutet, das muss jeder für sich selber rausfinden. Aber da gibt es wohl noch jede Menge Hirnwindungen, die wir noch gar nicht kennen. Ja, und wer weiß, was so die ein oder andere Öffnung da mit sich bringt. Ein Gedanke finde ich auch noch wirklich bemerkenswert. Wir reden hier von Entspannungsübungen, von Entspannungstraining. Ja, warum reden wir überhaupt davon? Es ist doch eigentlich in der Natur des Menschen genau das auch zu können. Und das stimmt natürlich. Eigentlich müssten wir das alle können. Wir kommen auf die Welt und können durchaus entspannen. Außer wir haben natürlich eine bestimmte Krankheit. Aber wir sind auch in der Lage, wenn ich jetzt mal nur an meinen Kater denke, also ich meine, ich muss ihn nur mal anschauen und da brauche ich eigentlich dann gar nichts mehr sagen. Der weiß, was Entspannung ist. Also ja. Und wir Menschlein, wir können das eigentlich auch. Nur durch diese ganzen, ja, Entwicklungen und Veränderungen so in der Welt und mit unserer Arbeitsmoral und überhaupt mit dieser Moral haben wir das dann doch tatsächlich verlernt. Also die meisten können es nicht mehr, können sich nicht in ihre inneren Räume zurückziehen, um sich wieder aufzuladen, wie eine Batterie zum Beispiel. Ja, wir haben es regelrecht verlernt. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht wieder lernen können. Also Die Erinnerungen, die sind ja da irgendwo in den Genen verankert. Es gibt Wege und bestimmte Übungen, die uns da durchaus wieder hinbringen können. Ich glaube auch, dass diese ganzen Übungen alles nur so eine Art Anfangshilfen sind, um unser Gedächtnis da wieder hinzubringen, dass wir ganz natürlich, wie jede Katze auf der Fensterbank, auch immer wieder in unserem Wachrhythmus und in unserem ganzen Körperrhythmus immer mal wieder ausschalten und wirklich nur entspannen. Also die Gedanken auch zur Ruhe kommen lassen und entspannen, um dann wieder von vorne und neu oder weiter, wo auch immer man gerade war, ja, weiterzumachen. So, dann komme ich schon langsam zum Ende. Jetzt nochmal eine kurze Info, wie es so weitergeht. Meine nächste Folge möchte ich nutzen, um kurze Erklärungen abzugeben, um die verschiedenen Entspannungstechniken, die ich hier vorstellen möchte, zu erkennen, zu unterscheiden und sich vielleicht auch schon entscheiden zu können, gerade wenn man sich so auf dem Weg befindet, ich möchte gerne irgendeine Entspannungsübung mal lernen, dass man so einen kleinen Überblick hat über diese Entspannungsübungen, die ich hier vorstelle. Ich kann sie noch mal kurz erwähnen. Das sind die Achtsamkeitsübungen, das wären Atemübungen, die progressive Muskelentspannung oder autogenes Training, Meditation, dann Fantasiereisen und Erlebnismeditationen im Wald und auch ein paar Worte über Reiki. Genau, das ist die nächste Folge. Und dann muss ich noch sagen, dass ich jetzt die ganze Zeit total angespannt war. Das ist so aufregend. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Podcast so aufregend sein kann. Also ich von wegen Entspannung, also da war jetzt gar nichts. Ich lege mich jetzt erstmal hin und entspanne mich, ne? Weil das war jetzt wirklich spannend. Also ich danke schon mal meinem lieben Mann, dem Oboman, dass er sich jetzt mit dieser ganzen Technik für mich rumschlägt und mir das so wunderschön macht, wie es nur geht. Meine ganzen Öms rausschneidet wahrscheinlich. Und ja, immer mit der Ruhe.